Kapitel 4 Don Vito. Der Mann, dessen Name die Genovese-Familie trägt, führte ein faszinierendes und gleichwohl turbulentes Leben, ganz besonders nach seiner Ernennung zum Acting-Boss von Lucky Luciano. Von seinen Anfängen in der Gegend um Neapel bis hin zu einem kleinen Ganovenleben in Little Italy stieg Vito fortlaufend die Karriereleiter innerhalb der Mafia hinauf und festigte während der Prohibition und verschiedener Mafiakriege seinen Status als zuverlässiger Mann. Genovese wurde schließlich in Lucianos Abwesenheit zum Oberhaupt ernannt, musste dann abdanken, arbeitete während des Zweiten Weltkriegs für beide Seiten und kehrte schließlich triumphierend als König der New Yorker Unterwelt zurück. In diesem Kapitel wird das Leben einer der bedeutendsten Gangster der New Yorker Geschichte beschrieben. Anthony De Stefanos neues Buch »The Deadly Don« eröffnet uns neue Einblicke in das Leben des Bosses aus Neapel. Der neapolitanische Don. Vito Genovese erblickte im Jahr 1897 in Ricciliano, einem Vorort der Stadt Tofino, das Licht der Welt. Genovese wurde damit nur 30 Kilometer von Neapel entfernt geboren und später der erste nicht-sizilianische Boss jener Familie, die Giuseppe Morello Jahrzehnte zuvor gegründet hatte. Im Gegensatz zu vielen älteren Mafiosi, darunter auch Morello, hatte Genovese die alte Heimat nicht wegen strafrechtlicher Verfolgung aufgrund einer mafiösen Vorgeschichte verlassen. Vito verließ Italien, als er erst 15 oder 16 Jahre alt war und war in der organisierten Kriminalität ein unbeschriebenes Blatt. Als er 1913 an Bord der SS Taormina ankam, ließen sich Vito und seine Familie im italienischen Viertel Manhattans nieder, in das sein Vater 8 Jahre zuvor eingewandert war. Es ist möglich, dass die Familie wegen der damals verstärkten Aktivität des Vesuvs, des berühmten Vulkans, der einst Pompeji ausgelöscht hatte, geflohen war. Viele im nahegelegenen Neapel befürchteten damals einen größeren Ausbruch. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass Vitos Mutter spürte, dass ein großer Krieg auf europäischem Boden bevorstand und sie deshalb um die Sicherheit ihrer Kinder fürchtete. Sie sollte Recht behalten. Der Erste Weltkrieg brach nur 14 Monate, nachdem der jugendliche Vito in New York City eingetroffen war, aus. Als Jugendlicher in Little Italy benötigte der zukünftige Boss nur wenige Jahre, um in der Kriminalität Fuß zu fassen. Zunächst beschäftigte er sich hauptsächlich mit kleinen Diebstählen und Raubüberfällen, wurde aber auch bei einigen Mafiosi bekannt, weil er als Laufbursche arbeitete. Letzteres war in den von der Mafia kontrollierten Territorien eine gängige Praxis und so zählte das Überwachen der Lotterie, wofür er in der Nachbarschaft herumfuhr und das Wettgeld der Mafia einsammelte, schon bald zu seinen Hauptaufgaben. Im Jahr 1917, als Vito erst 19 Jahre alt war, wurde er zum ersten Mal verhaftet. Die Anklage lautete auf Besitz einer illegalen Schusswaffe und der junge Genovese wurde für schuldig befunden. Zwar wurde er verurteilt, aber die Umstände und das generelle Klima des Ersten Weltkriegs eröffneten Vito eine potenzielle Chance. Die Regierung der Vereinigten Staaten versuchte, ihn einzuziehen. In dem Glauben, dass der Dienst in der US-Armee ihm einen gangbaren Weg zur Staatsbürgerschaft ermöglichen würde, war Genovese zunächst bereit, sich freiwillig zu melden. Vito wurde zur Musterung auf einen Militärstützpunkt in New York geschickt, offenbar mit dem Ziel, in Übersee zu kämpfen. Zum Glück für Vito näherte sich der Erste Weltkrieg jedoch seinem Ende. Als Ende 1918 der endgültige Waffenstillstand in Kraft trat, war Vito noch nicht eingesetzt worden. Der Krieg endete damit offiziell, bevor Vito auch nur einen Tag in Europa gedient hatte. Der Zweite Weltkrieg sollte für den erwachsenen Genovese weitaus ereignisreichere Jahre mit sich bringen. In den Folgejahren bekam Vito nur wenig Ärger mit dem Gesetz. Abgesehen von einer weiteren Verhaftung wegen Mordes, etwa ein Jahr nach seiner ersten Inhaftierung, die sich als unbegründet entpuppt hatte, war es Vito gelungen, jahrelang vom Radar der New Yorker Behörden fernzubleiben. Als er 26 Jahre alt war, änderte sich das. Zu diesem Zeitpunkt war Genovese bereits in das lukrative Geschäft mit dem Alkoholschmuggel eingestiegen und stand zweifellos mit anderen Mafiosi in Verbindung. Im Mai 1924 wurde ein Fahrzeug, in dem Genovese als Beifahrer gesessen hatte, in einen heftigen Unfall mit einem Auto verwickelt. Zu einer Zeit, in der die Sicherheitsstandards für Fahrzeuge noch minimal gewesen waren, wurde der 26-jährige Vito aus dem Auto geschleudert, als es mit hoher Geschwindigkeit direkt gegen einen Baum geprallt war. Vito wurde schwer verletzt, überlebte aber. Unglücklicherweise jedoch hatte man beim Eintreffen der Rettungskräfte mehrere Waffen im Auto gefunden. Nach Angaben der New Yorker Polizei hatten sich Genovese und seine drei Komplizen auf der Flucht vor jemanden befunden, höchstwahrscheinlich vor rivalisierenden Schmugglern. Die Polizei brachte diesen Vorfall nun mit einer früheren Schießerei, ebenfalls im Zusammenhang mit Alkoholschmuggel in Manhattan in Verbindung und vermuteten, dass sich eine solche Konfrontation auf Coney Island abgespielt haben musste, vor der Vito und seine Gefährten geflohen waren. Am Unfallort fand die Polizei Vito verletzt und einen weiteren Mann tot vor. Dieser war direkt durch die Fahrzeugkollision mit dem Baum getötet worden. Der Fahrer des Wagens wurde vermisst. Die Polizei drohte Genovese nun mit einer Anklage wegen fahrlässiger Tötung, wahrscheinlich um ihm ein Geständnis entlocken zu können. Da Vito wusste, dass dies vor Gericht nicht standhalten würde, denn Genovese war in dieser Nacht natürlich nicht gefahren, sagten weder er noch seine Komplizen ein Wort über den Vorfall aus. Genoveses Kalkulation ging auf und die Anklage wurde wieder fallen gelassen. An seiner Geschichte hatte Genovese unwiderruflich festgehalten. Laut Genovese selbst waren er und seine Begleiter einfach nur zum Abendessen und für ein abendliches Ausgehen auf Coney Island unterwegs gewesen. Als sie im Regen nach Hause fuhren, kam das Auto plötzlich von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Obwohl die Polizei dieser Geschichte offensichtlich keinen Glauben zu schenken schien, gab es trotz der aufgefundenen Waffen keine konkreten Beweise dafür, dass Vito ein Verbrechen begangen hatte. Tatsächlich hatte Genovese im Laufe seines Lebens sogar mehrmals bei verschiedenen Anklagen im Zusammenhang mit Waffenbesitz Glück. Zuvor, im Jahr 1925, war er sogar wegen Mordes angeklagt worden, doch Vito schien dem New Yorker Police Department immer wieder durch die Maschen schlüpfen zu können. Damals hatte Genovese höchstwahrscheinlich schon unter Joe the Boss Masseria für die Familie gearbeitet. Genovese wurde dann, zusammen mit meist italienischen Gangstern, in den Schmuggel verwickelt. Joe Masseria war der italienische Boss des Schmuggels geworden, vor allem nach der Ermordung der Kielers im Jahre 1928. Schließlich war der Alkoholschmuggel damals das profitabelste illegale Geschäftsfeld überhaupt gewesen. Während der Prohibition gab es allein in New York City schätzungsweise 30.000 illegale Kneipen. Zusammen mit Al Capone, Frank Costello, Gaetano Reina und Lucky Luciano lernte Vito Genovese das Mafia-Handwerk unter den Fittichen von Masseria, der einige der berühmtesten Gangster der Geschichte in die Mafia geholt hatte. Damals, als untergeordneter Soldat, hatte Vito noch keine Ahnung davon, dass er bereits ein Teil jener Organisation war, die er in den kommenden Jahrzehnten beherrschen und der er seinen Namen verleihen würde. Während seiner Tätigkeit unter Masseria begann das Trio aus Luciano, Costello und Genovese auch mit jüdischen Gangstern zusammenzuarbeiten. Zu ihnen gehörte wiederum Meyer Lansky, einer von Lucianos zuverlässigsten Partnern während dessen gesamter Herrschaft. Arnold Rothstein, ein weiterer jüdischer Gangster, nahm ebenfalls eine wichtige Rolle im Gesamtgebilde ein. Rothstein, der für seine hohe Intelligenz bekannt war, half Luciano und seinen Mitstreitern beim Verständnis effizienter Logistik des Alkoholschmuggels. Schon bald begannen die drei Männer nun mit ihren eigenen Schmuggelgewerbe, das größtenteils von Rothstein finanziert wurde. Generell war dies ein häufiges Thema in der Mafia. Jüdische Gangster, die für ihre intellektuellen Fähigkeiten und ihren finanziellen Sachverstand geschätzt wurden, wurden oft dazu benutzt, Projekte zu finanzieren und den effizienten Betrieb des operativen Mafiagewerbes zu planen. Innerhalb des Trios war es jedoch Costello gewesen, der als das Mastermind der Operationen galt. Costello organisierte die Verschiffung und auch die Lagerung von illegalem Alkohol in der sogenannten Rum Row, der Ostküste, von wo aus der Alkohol weiter in die Vereinigten Staaten hineingeschmuggelt wurde. Costello überwachte auch die wichtigste Voraussetzung des Schmuggelgewerbes. Er schmierte Polizisten und Staatsbedienstete, damit diese wegschauten. Costello war während der Prohibition zu einer relativ bekannten Figur herangewachsen. Interessanterweise war es auch Costello, der den weisen, gesetzten Charakter Vito Corleones in Der Pate verkörpern sollte, obwohl dieser fiktive Charakter letztlich von einer Verschmelzung verschiedener Charaktere inspiriert wurde. Durch seine Arbeit mit jüdischen und irischen Gangstern wurde Costello zu einem äußerst wohlhabenden Mann, was er dazu nutzte, um seine eigene Position zu stärken. Im Großen und Ganzen rangiert Costellos Popularität sicherlich im Schatten von Luciano und Genovese, aber sein Wirken zur damaligen Zeit darf nicht unterschätzt werden. Costello ließ in ganz New York City Niederlassungen errichten, um den über den Hafen eingeschmuggelten Alkohol zu lagern und zu vertreiben. Unnötig zu erwähnen, dass er damit zum Ziel geworden war. Genovese hingegen verhielt sich während der Prohibition relativ unauffällig, was möglicherweise darauf zurückzuführen war, dass er in seinen früheren Jahren bemerkenswert oft mit der Polizei aneinander geraten war. Für Vito sollte sich das auszahlen. Costello und seine hochrangigen Partner wurden schließlich wegen Alkoholschmuggels angeklagt, nicht jedoch Vito Genovese. In einigen Fällen führte dies sogar dazu, dass eben jene hochkarätigen Schmuggler, von denen einige ein Vermögen von Dutzenden Millionen Dollar angehäuft hatten, schließlich völlig bankrott gegangen waren. Währenddessen profitierte Genovese dennoch reichlich von seinen Geschäften, wurde aber vom langen Arm der Justiz eher wenig beachtet. Genovese hatte auch damit begonnen, sich im Fälschergeschäft zu versuchen, einer der ältesten Mafia-Geschäftsfelder in den Vereinigten Staaten überhaupt, das bis auf Giuseppe Morellos transatlantischen Fälscherring zurückdatiert. Genovese handelte vor allem mit gefälschten Goldzertifikaten, die bis Mitte der 30er Jahre in den Vereinigten Staaten eine legale Währung gewesen waren. Auch dies hatte sich für Vito als hochprofitabel entpuppt. Die extrem hohe Qualität der von ihm produzierten Papiere hatte die US-Regierung bis nach Washington D.C. aufgeschreckt. Genoveses Abwesenheit aus den Schlagzeilen und den Köpfen der Strafverfolger sollte jedoch bald ein Ende haben. Im Mai 1930 wurde eine der Fälscherwerkstätten, an deren Betrieb Genovese beteiligt gewesen war, von Bundesagenten durchsucht. Die Agenten fanden in dem Gebäude genug Material, um mehr als 4 Millionen Dollar in gefälschten Papieren herzustellen. Genovese selbst war zum Zeitpunkt der Razzia nicht in der Fälscherwerkstatt anwesend, aber dadurch war er noch nicht aus dem Schneider. Genovese war dennoch in die ihm vorgeworfenen Verbrechen verwickelt, die Druckmaschine zu betreiben, mit der die Fälschungen hergestellt wurden, und er wurde schließlich auch in mehreren Anklagen gegen die Fälscher benannt. Alle drei Männer von Genovese, die bei der Razzia festgenommen worden waren, bekannten sich schuldig. Genovese selbst war jedoch ein härterer Brocken. Nicht etwa, weil er ein wasserdichtes Alibi gehabt hätte, ein gewieftes Anwaltsteam oder zuverlässige Zeugen für seine Verteidigung. Das Problem bestand vielmehr darin, dass die Staatsanwaltschaft ihn buchstäblich nicht hatte finden können. Nach mehreren gründlichen Fahndungsmaßnahmen nach Vito gab die Staatsanwaltschaft schließlich auf und das Gericht ließ die Anklage wegen Erpressung, Wertpapierfälschung und krimineller Verschwörung fallen. Obwohl Vito einer erneuten Verurteilung damit entgangen war, konnte er seinen unauffälligen Ruf nicht länger aufrechterhalten. Nach über einem Jahrzehnt krimineller Geschäfte erhielt Vito nun auch die Aufmerksamkeit der Medien, die er wahrscheinlich schon Jahre zuvor verdient gehabt hätte. In den Schlagzeilen der Zeitungen wurde er jetzt als mächtiger und gefährlicher Mafiaboss betitelt. Schon bald würde er sich einen noch größeren Namen machen können, denn Joe Massarias Zeit als Capo di Tutti Capi ging dem Ende entgegen. Gaetano Riina, ein weiterer jüngerer Mafiosi, der mit Genovese und Co. in Verbindung gestanden und unter Massaria gearbeitet hatte, wurde Anfang 1930 auf Befehl von Massaria erschossen. Dies war offenbar als Vergeltung dafür geschehen, dass Riina sich geweigert hatte, noch mehr von seinen Geschäftserträgen an Massaria abzutreten. Diese Forderung hatten auch andere Untergebene Massarias als zu gierig empfunden. Dieser Schritt Massarias war es schließlich, der Genovese, Luciano, Costello und Bonanno mit dazu veranlasst hatte, gegen Massaria vorzugehen. Nachdem sie den offensichtlichen Wechsel in der Rivalität zwischen Massaria und Maranzano miterlebt hatten, wandte diese Gruppe amerikanisierter Mafiosi ihre Loyalität dem Castellammarese-Boss zu. Die Geschichte von Luciano und Co. unter Maranzano ist bereits ausführlich beschrieben worden. Es steht zwar fest, dass Luciano in Maranzano ein noch größeres Problem sah als in Massaria, aber es ist umstritten, was der Hauptgrund für Lucianos Entscheidung war, sich dennoch gegen den neuen Boss zu stellen. Manche behaupten, dass es die ihm eng verbundene jüdische Clique gewesen war, die Lucky davon überzeugen konnte, dass Maranzanos Beseitigung alternativlos gewesen war. Es ist jedoch auch möglich, dass Luciano durch Maranzanos feindselige Haltung unmittelbar nach dem Ende des Castellammarese-Krieges ernsthaft verärgert worden war. Luciano, der stets nach Einigkeit innerhalb der Mafia gestrebt hatte, hatte eine dauerhafte Periode des Friedens und des Wohlstands erwartet, nachdem der verfeindete Masseria beseitigt worden war. Viele Luciano nahestehende Mafiosi behaupteten jedoch, direkt oder indirekt gehört zu haben, dass Maranzano sich auf einen weiteren großen Konflikt vorbereitete. Und als Luciano erkannt hatte, dass er und seine Bande die einzige echte Konkurrenz gewesen waren, die es auszuschalten galt, beschloss er wahrscheinlich, dass er sich lieber früher als später mit Maranzano auseinandersetzen musste. Wie auch immer es gewesen sein mag, Luciano ging schließlich als Sieger hervor, mit dem treuen und zuverlässigen Vito Genovese und Frank Costello als seinen Unterboss bzw. Konsilier an der Seite. So wie die frühen 30er Jahre eine Zeit großer Veränderungen in Genoveses beruflichem Wirken mit sich gebracht hatten, so war es gleichwohl eine seltsame und turbulente Zeit für sein Privatleben. Seine erste Frau Donata war 1931 verstorben und Vito fokussierte sich danach schnell auf eine andere Frau namens Anna Petillo. Zu dieser Zeit war Anna jedoch noch mit einem relativ unbedeutenden Gangster namens Gerardo Vernuticcio verheiratet gewesen. Die Geschichte um dieses Trio ist verwirrend und verdächtig zugleich. Ob Genovese wirklich etwas mit dem Mord an Vernuticcio zu tun gehabt hatte, ist nicht erwiesen, aber die Indizien des Falles sprechen für sich. Nur 3 Monate bevor Genovese und Petillo heirateten, wurde ihr vorheriger Ehemann tot auf einem Dach in New York City aufgefunden. Dies war jedoch kein gewöhnlicher Mafiamord gewesen, denn die Umstände deuteten darauf hin, dass es sich um ein Verbrechen aus Leidenschaft gehandelt hatte. Vernuticcios Leiche wurde gefesselt, brutal zusammengeschlagen und mit einer Würgevorrichtung um den Hals aufgefunden. Die Polizei war damals davon überzeugt gewesen, dass Vernuticcio gefoltert worden war. Vito hatte nun also eine neue Frau, die zufällig auch seine entfernte Cousine gewesen war, welche Bedeutung das auch immer gehabt haben mag. Das Jahr 1934 wurde für Genovese zu einem weiteren bedeutenden Jahr. Zunächst zog er mit seiner neuen Familie, bestehend aus seiner neuen Frau, ihren Kindern, seinen eigenen Kindern und schließlich den gemeinsamen Kindern, aus Manhattan weg, wo Vitos Hauptquartier für seine kriminellen Geschäfte lag. Da er offenbar wollte, dass seine Kinder das Leben außerhalb der Stadt kennenlernen sollten, zog die Familie in eine Villa in Middletown Village, einer Gemeinde in New Jersey. Vito blieb jedoch nie allzu weit vom Geschehen entfernt und behielt deshalb einen zweiten Wohnsitz in New York City. 1932 endete die Prohibition als Bundesgesetz, die Haupteinnahmequelle der Mafia war damit versiegt und viele fielen in ihre alten Geschäftszweige zurück, etwa das Glücksspiel und die Prostitution, die während der Prohibitionszeit zu einer Art Nebenschauplatz verkommen waren. Genovese selbst begann nun damit, einige Betrugsaktivitäten zu etablieren, darunter auch gezinkte Kartenpartien. Im Jahr 1934 legte sich schließlich ein kleinerer Gangster namens Ferdinand Boccia, mit dem Genovese bereits einige negative Erfahrungen gemacht hatte, mit Genovese und seiner Crew an. Nachdem er einen profitablen Betrug für Genovese organisiert hatte, um die Gunst des inzwischen sehr mächtigen Mafioso gewinnen zu können, forderte er von der Crew einen Anteil an den Einnahmen ein. Boccia wurde nun zunehmend zu einem Ärgernis für Genovese, der ihm einen fairen Anteil an den Gewinnen vorenthielt. Also beschloss Genovese, Boccia töten zu lassen und gab den Auftrag dazu. Boccia wurde im September 1934 ermordet. Attentate wie diese waren ein fester Bestandteil des Mafia-Lebens und hatten meist keine oder nur marginale Konsequenzen. Dieser Mord sollte Vito jedoch schon bald wieder einholen. Im Jahr 1936 wurde Lucky Luciano, der seit Maranzanos Ermordung der oberste Mafia-Boss gewesen war, ins Gefängnis gesteckt. Das Exil. Nachdem Luciano inhaftiert worden war, wurde sein Unterboss Vito Genovese für die Rolle des Acting-Boss auserkoren. Gemäß den relativ flexiblen Regeln der Mafia verlor ein Boss seine Position nur durch Ermordung oder Abdankung. Im Klartext bedeutete dies, dass er sterben oder zurücktreten musste. Da Luciano beides nicht getan hatte, blieb er das nominelle Oberhaupt der Luciano-Familie, während sein neuer Acting-Boss nun das Tagesgeschäft führte. Unglücklicherweise eiferte Genovese seinem Boss Luciano ein wenig direkt nach. Nach seiner überraschenden Glückssträhne und zahlreichen glimpflich verlaufenden Anklagen war Genovese nun dran, die Suppe auszulöffeln. Gewissermaßen. Nach dem operativen Ausscheiden Lucianos hatte Dewey seine Aufmerksamkeit Costello und Genovese zugewandt, die ihrerseits nicht länger das Bossleben ohne öffentliche Aufmerksamkeit genießen konnten. Und so war es auch Dewey, der öffentlich bekannt machte, dass Genovese der offizielle Nachfolger von Staatsfeind Nummer 1 Lucky Luciano geworden war, genauer gesagt im Rahmen eines Falles, der Genovese und eine Vielzahl seiner Komplizen einschließlich Costello zum Ziel hatte. Während die Ermittlungen gegen Costello ins Leere liefen, wurde es gleichzeitig immer wahrscheinlicher, dass sich Genovese nun endlich einer Anklage würde stellen müssen, der er nicht würde entkommen können. Es war der Mord an Ferdinand Boccia aus dem Jahr 1934, Genoveses Geschäftspartner bei der Organisation einer getürkten Kartenrunde. Im Jahre 1937 und damit nur wenige Monate, nachdem er die amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen hatte, floh Genovese aus dem Land, um Deweys Anklage zu entgehen. Es ist nicht genau bekannt, wann er aus seinem Anwesen in New Jersey in sein Heimatland Italien aufbrach, aber es musste wohl noch vor Ende Februar gewesen sein, als sein geliebtes Landhaus unter verdächtigen Umständen bis auf die Grundmauern niedergebrannt war. Nachdem der Brand in einem stundenlangen, aufwendigen Feuerwehreinsatz gelöscht worden war, stellten die Behörden fest, dass Genovese zu dieser Zeit in Europa im Urlaub gewesen war und den Kamin während seiner Abwesenheit hatte brennen lassen. Fast nichts war mehr zu retten. Genovese war offenbar von seiner Frau begleitet worden, die nun nach New York, New Jersey zurückkehrte, um sich um die gemeinsamen Kinder zu kümmern. Genovese blieb jedoch in Italien und ließ sich in seiner Heimat Neapel nieder. Der Zufall wollte es wohl, dass Genovese seinen Urlaub mit rund $750,000 in Bar und weiteren Millionen in Schuldverschreibungen angetreten hatte. Ein Mann wie Genovese würde sein Exil schließlich nicht in Armut verbringen. Michele Miranda, ein Mitverschwörer von Genovese bei der Ermordung Boccias, war ebenfalls nach Italien geflohen, nachdem seine eigene Anklage fallen gelassen worden war. Offenbar fürchtete er seine Verfolgung durch Dewey noch immer. Die beiden Männer hatten sich in der alten Heimat noch einmal zusammengetan. Zwar war Vito Genovese nun sehr weit von seiner Operationsbasis und seinen Einnahmequellen entfernt, aber die politische Entwicklung Italiens ermöglichte damals neue, verlockende Möglichkeiten für bereitwillige Gangster. Ironischerweise war derselbe Diktator, der in den 20er Jahren einen Massenexodus von Mafiosi aus Italien ausgelöst hatte, nun für den Exil derer zuständig, die aus den Vereinigten Staaten geflohen waren. Der Machthaber hieß nun Benito Mussolini, der das Land seit 1922 regierte. Mussolini fuhr offiziell immer noch eine harte Linie gegenüber den Aktivitäten der Mafia, selbst nachdem er 1927 erklärt hatte, dass seine Faschisten Italien, vor allem Sizilien, von der Bedrohung durch die Mafia befreit hätten. Mussolini war jedoch trotz allem auch Politiker, und nichts ist so verlässlich wie die Beugung der eigenen Regeln und die Aufgabe von Prinzipien, wenn es die Situation erfordert. Die faschistische italienische Regierung brauchte Geld und wusste, dass es in den formell illegalen Märkten viel zu holen war. Genovese, der schon bald in den italienischen Drogenhandel verwickelt gewesen war, hatte in weiser Voraussicht einkalkuliert, dass er, wenn er sich für die Regierung unentbehrlich machen würde, in einem Umfeld agieren und gedeihen könnte, das Leuten wie ihm gegenüber normalerweise feindlich gesonnen war. Genovese verfügte in Italien über reichlich Startkapital, das durch die regelmäßigen Geldsendungen seiner Frau Anna und durch seine Beteiligung am italienischen Drogenhandel weiterhin kräftig aufgestockt wurde. Und Mussolini konnte das Geld seinerseits gut gebrauchen. So kam es also dazu, dass Vito Genovese, einer der bedeutendsten Mafiosi der Welt, nun damit begonnen hatte, die faschistischen Verbündeten der Nazis in Italien mitzufinanzieren. Genovese hatte sich mittlerweile bei vielen hochrangigen Faschisten in der italienischen Regierung eingeschmeichelt, darunter Mussolini selbst, wie auch bei dessen Außenminister und Schwiegersohn Galeazzo Ciano. Es ist wahrscheinlich, dass letzterer sogar von Genovese mit Drogen versorgt wurde. Als Gegenleistung für die Finanzierung und weitere Gefälligkeiten wurde Genovese von der italienischen Regierung auf höchster Ebene beschützt und konnte sich so bestens entwickeln. Schließlich wurde Genovese von den italienischen Faschisten mit Auszeichnungen, Ehrungen und Titeln bedacht. Angesichts des drohenden Zweiten Weltkriegs hatte sich Genovese zu diesem Zeitpunkt voll und ganz auf der falschen Seite der Geschichte eingeordnet. Auch nach dem Ausbruch des Krieges operierte Genovese weiter. Genovese unterhielt eine kooperative und freundschaftliche Beziehung zu Mussolini und dessen verbündeten Faschisten, bis es offensichtlich unzweckmäßig wurde, dies fortzuführen. Im Sommer 1943 war es soweit. Zu Beginn des Jahres hatte ein Skandal Manhattan erschüttert. Der italienische Einwanderer Carlo Tresca, der sich fast 2 Jahrzehnte vor dem Aufstieg der italienischen Faschisten in den Vereinigten Staaten niedergelassen hatte, wurde erschossen, kurz nachdem er sein Büro in Manhattan verlassen hatte. Tresca hatte zuvor in Italien eine sozialistische Wochenzeitschrift herausgegeben und war stark in den Gewerkschaften engagiert gewesen. Zu einer Zeit, in der Sozialisten entweder mit Misstrauen betrachtet oder weltweit aktiv verfolgt wurden, musste Tresca befürchten, dass sein politisches Dissens und sein aggressives Eintreten für die Sache im Gefängnis enden würden. Im Jahr 1904 floh er aus der alten Heimat. In den Vereinigten Staaten setzte Tresca sein sozialistisches Engagement fort und arbeitete als Redakteur einer bekannten italienisch-amerikanischen Publikation. Natürlich sind Sozialisten und Faschisten seit jeher erbitterte Feinde gewesen. Nach dem Aufstieg Mussolinis begann Tresca mit der Herausgabe einer explizit antifaschistischen Publikation, die er treffend Il Martello, der Hammer, genannt hatte. Wahrscheinlich eine Doppeldeutigkeit, die einerseits seine aggressive Rhetorik und andererseits eine Anspielung auf das kommunistische Symbol von Hammer und Sichel symbolisieren sollte. Trescas Arbeit wurde in den Vereinigten Staaten bekannt und zog schnell den Zorn Mussolinis auf sich. Im Jahr 1943, als sich die öffentliche Meinung bereits gegen Mussolini gewandt hatte, waren Trescas Tiraden dem Diktator offenbar ein Dorn im Auge. Die Beweggründe für den Mord an Tresca sind sehr umstritten. Für viele Kriminalhistoriker und insbesondere die Mafiaspezialisten unter ihnen steht jedoch fest, dass Genovese seine weitreichenden Verbindungen in New York City dazu genutzt hatte, um den Mord an Tresca zu arrangieren. Das offensichtliche Motiv bestand darin, dass Genovese zu dieser Zeit immer noch daran interessiert war, sich das Wohlwollen von Benito Il Duce Mussolini zu sichern. Ein solches Vorgehen hätte einen Größenwahnsinnigen wie Mussolini sicherlich besänftigen können und, soweit wir heute wissen, standen er und Genovese immer noch in der Gunst des jeweils anderen. Aber genau das sollte sich schon bald ändern. Mussolinis eiserner Griff um Italiens Kehle schien immer mehr an Druck einzubüßen, je näher die Jahresmitte 1943 rückte. Zu diesem Zeitpunkt war der Groll der Italiener im In- und Ausland gegenüber Mussolini wegen seiner Beteiligung am Zweiten Weltkrieg unglaublich groß geworden. Trotz des vermeintlichen Erfolgs, den Mussolini in den ersten Jahren mit der Einigung des Landes unter dem faschistischen Banner gehabt hatte, war Italien immer noch arm. Viele Menschen im Land waren unterdrückt und bereits ausgezehrt. Das Letzte, was diese Menschen nun wollten, war ein Krieg, der die Einberufung zahlloser junger Männer erfordern würde. Doch das damalige politische Klima verlangte von Mussolini, seinen deutschen Verbündeten Adolf Hitler zu unterstützen. Also wurde die italienische Armee nach Nordafrika und an die Ostfront in Russland geschickt. Beide Feldzüge wurden zum absoluten Desaster und so musste sich Mussolini vor seinem eigenen Volk verantworten. Im Juli 1943 kam es zur Katastrophe. Das US-Militär, das seinerzeit vom berühmten General George Patton angeführt wurde, war mit seinen Invasionstruppen auf der Insel Sizilien gelandet, die direkt südlich des italienischen Festlandes liegt. Etwas mehr als einen Monat sollte es dauern, bis die italienische Armee vollständig aufgerieben war und Sizilien vollständig unter die Kontrolle der alliierten Streitkräfte kam. Doch bevor es aber soweit war, hatte das faschistische Parlament Italiens eine Abstimmung über die Führungsfähigkeiten Mussolinis abgehalten. Das Ergebnis fiel für Genovese äußerst beunruhigend aus. Die italienische Regierung hatte jegliches Vertrauen in Il Duce, Genoveses wichtigsten Beschützer und Verbündeten in Italien, verloren. Mussolini wurde von seinem Posten an der Spitze der italienischen Regierung abgesetzt und schließlich verhaftet. Später wurde er hingerichtet und sein Leichnam geschändelt. Das kriminelle Imperium, das der neapolitanische Boss Genovese in Italien aufgebaut hatte, war nun in Gefahr, aber Genovese war eben Opportunist. Da die Vereinigten Staaten immer noch im Krieg verwickelt waren, war es unwahrscheinlich, dass sie in der folgenden Zeit gegen Genoveses Drogenring vorgehen würden. Genovese sah als Opportunist aber nun die Gelegenheit gekommen, sich von den Faschisten loszusagen und sich stattdessen mit den offensichtlichen Siegern zu verbünden, den amerikanischen Streitkräften. Nach dem Fall Siziliens rückte die US-Armee schnell auf der italienischen Halbinsel vor und erreichte im Herbst 1943 die Provinz Neapel. Es dauerte nun nicht mehr lange, bis Genovese seinen Zug machte. Die Regierung, die zu diesem Zeitpunkt vor Ort das Sagen hatte, war die alliierte Militärregierung der besetzten Gebiete, AMGOT. Diese richtete offizielle Stellen ein, während sie durch feindliches Gebiet vorrückte und zunehmend die Kontrolle übernahm. In Nola, nahe der Stadt Neapel, von wo aus Vito operiert hatte, bot er dem örtlichen AMGOT-Büro seine volle Unterstützung an. Genovese sprach sowohl fließend Italienisch als auch Englisch und war amerikanischer Staatsbürger, was ihn zu einem attraktiven Verbündeten machte, der als Dolmetscher eingesetzt werden konnte. Die AMGOT, die verzweifelt versuchte, die zunehmend eskalierende Situation in der Stadt Neapel unter Kontrolle zu bringen und die zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht wusste, wer Genovese eigentlich war, nahm dessen Hilfe also in Anspruch. Genovese diente zunächst als Verbindungsmann zwischen der Militärregierung und der Bevölkerung von Napoli, die unter Bombenangriffen, Lebensmittel- und Wasserknappheit und korrupten Politikern zu leiden hatte. Genovese war offenbar dafür verantwortlich, die neapolitanische Bevölkerung auf dem Laufenden zu halten, damit diese sich nicht auflehnen und ihre Missstände der AMGOT anlasten würde. Die Militärregierung war besorgt über die Unruhen in der hungernden Bevölkerung, aber auch über den offensichtlichen Anstieg der Schwarzmarktaktivitäten. Unter Mussolini war die Mafia für tot erklärt worden und so kam der neuerliche Anstieg von Schutzgelderpressung nach dessen Sturz relativ unerwartet. Noch unerwarteter war jedoch die Tatsache gekommen, dass man den vielleicht größten Schutzgelderpresser Italiens in den Reihen der Regierung gehabt hatte. Der Umstand, dass Mafiosi dazu neigen, einen Anschein von Professionalität zu erwecken, wie auch die Tatsache, dass die Mafia in Italien als völlig marginalisiert galt, machte es für Männer wie Genovese erstaunlich leicht, das US-Militär zu täuschen. Das Militär begann schließlich aber dennoch damit, die Bedrohung durch das organisierte Verbrechen ernst zu nehmen und jene Abteilung, die für das Aufspüren krimineller Aktivitäten in den besetzten Gebieten zuständig war, wurde erweitert. Einer der Neuzugänge auf diesem Gebiet war ein Nachrichtenoffizier namens Orange Dickey, der sich, Dewey nicht unähnlich, als Kreuzritter im Kampf gegen das organisierte Verbrechen entpuppte, allerdings mit einem viel kleineren Kompetenzbereich. Dickey war für die Ermittlungen in Neapel und Nola zuständig gewesen, von denen er wusste, dass letzteres ein Epizentrum für mafiose Aktivitäten gewesen war. Die Tatsache, dass auch Genovese dort lebte, war wahrscheinlich kein Zufall gewesen. Die ersten Früchte von Dickeys Bemühungen galten jedoch nicht den einheimischen Mafiosi, um die es in dieser Geschichte geht. Vielmehr wurden Dutzende von eigenen Soldaten enttarnt, von denen viele als unerlaubt abwesend registriert worden waren und die sich durch die Zusammenarbeit mit den lokalen Gangstern in der Gegend von Neapel etwas dazu verdient hatten. Auch Italiener wurden im Zuge dessen verhaftet. Genau diese Männer waren es auch, die Dickey schließlich auf die Spur von Genovese bringen sollten. Einer der italienischen Verhafteten hatte offenbar Genovese als Drahtzieher hinter allem benannt. Dickey erfuhr nun bald das Ausmaß von Genoveses kriminellen Aktivitäten in Italien und auch von dessen höchst verdächtiger Beziehung zum Mussolini-Regime. Die Ermittlungen gegen Genovese waren von nun an in vollem Gange. Nach einer notwendigen Unterbrechung der Ermittlungen wegen des lang erwarteten Ausbruchs des Vesuvs nahmen Dickeys Bemühungen wieder Fahrt auf. Inzwischen hatte er durch eine Vielzahl von Informanten herausgefunden, dass Genovese eine unerwartet lange kriminelle Vorgeschichte gehabt hatte und dass er mit ziemlicher Sicherheit ein Mitglied der italoamerikanischen Mafia gewesen war. Dickey wollte ihn nun unbedingt verhaften, auch wenn seine Vorgesetzten sich dagegen sträubten. Das wirkliche Problem bestand jedoch darin, dass Genovese wieder einmal nicht auffindbar war. Mitte des Jahres 1944, nachdem Genovese kurzzeitig wieder aufgetaucht war, um eine Reisegenehmigung zu erhalten, machte Dickey seinen Zug und verhaftete mit seinen Männern Genovese. Wieder einmal war der Boss mit mehreren Schusswaffen angetroffen worden. Als man Vitos Domizil genauer untersuchte, fiel, wie schon bei Luciano zuvor, der unerklärlich teure Geschmack auf und brachte ihn in eine unangenehme Lage. Der angeblich so aufrichtige Mann, der der Armee nur allzu bereitwillig geholfen hatte, stand nun hilflos vor der Frage, wie er in einem solchen Überfluss leben konnte, während die meisten Italiener an den Entbehrungen des Krieges zu leiden hatten. Genovese befand sich jetzt in Italien in Haft, aber auch auf der anderen Seite des Atlantiks wartete Ärger auf ihn. Die Ermittlungen im Mordfall Boccia, der ursprünglich der Grund für Genoveses Flucht gewesen war, kamen voran. Etwa zur gleichen Zeit, als Vito in Italien verhaftet worden war, hatte man seine Verwicklung in den New Yorker Mordfall ableiten können. Jetzt war Dickey am Zug und der überzeugte Ermittler begann, die Zusammenhänge zu erkennen. Die Rückkehr nach New York. Es dauerte nicht lange, bis Dickey die Puzzleteile zusammengesetzt und dabei festgestellt hatte, dass der Mann, den er hier wegen organisierter Kriminalität und Waffenbesitzes in Gewahrsam hatte, exakt derselbe Mafioso war, der für den 1934 stattgefundenen Mord an Ferdinand Buscio verantwortlich gemacht wurde. Dickey war fest entschlossen, Genovese das Handwerk zu legen und ihn nach New York City zurückzuschicken, wo er vor Gericht gestellt werden sollte. Es gab jedoch erheblichen Widerstand von einigen höheren Stellen, die keinen Sinn darin sahen, Ressourcen für die Strafverfolgung oder Abschiebung von Genovese aufzuwenden. Schließlich gab es nach wie vor einen Krieg zu gewinnen und eine brisante innenpolitische Situation zu bewältigen, die außer Kontrolle zu geraten drohte. Genovese war nun verzweifelt. Er bot Dickey angeblich eine $250.000 an, damit dieser auf seine Vorgesetzten hören würde, die angeblich dazu geraten hatten, den Genovese-Fall zu ignorieren. Dickey war jedoch weiterhin entschlossen und offenbar unbestechlich. Der Albtraum eines jeden Mafioso. Er lehnte die Bestechungszahlung also ab, ignorierte seine Vorgesetzten und drängte weiterhin auf Genoveses Auslieferung nach New York. Bestechungsversuche seitens Genovese gegen andere Entscheidungsträger der US Army führten zu ähnlich enttäuschenden Resultaten. Schließlich zahlte sich Dickeys unablässliches Drängen aus und Genovese sollte aus Italien ausgeliefert werden, um sich der amerikanischen Justiz zu stellen. Anfang Juni 1945 ging Vito Genovese im Hafen von New York an Land, begleitet von Orange Dickey höchstpersönlich. Genovese wurde am nächsten Tag für den Boccia-Mordprozess vorgeladen. Genovese fand nun heraus, dass sich ein Gangster namens Ernie Ruppolo gegen ihn gewandt hatte. Ruppolo hatte eine jahrelange Vergangenheit mit Genovese unterhalten, aber nun seine eigenen Probleme zu lösen. Als ihm eine Verurteilung wegen Mordes drohte, verriet er Vito und beschuldigte ihn, um die eigene Haut zu retten. Seine Aussage schien allerdings valide zu sein und die Staatsanwaltschaft hatte obendrein zwei zuverlässige Zeugen, die Ruppolos belastende Aussage bestätigten. Nun also schien es, als wäre Genovese erledigt. Peter LaTempa und Jerry Esposito hießen jene Zeugen, die nach Vitos Rückkehr gegen ihn aussagen sollten. Zum Leidwesen für Dickey wurden LaTempa und Esposito trotz all seiner Bemühungen, Genovese der Gerechtigkeit zuzuführen, tot aufgefunden, bevor sie ihre Aussagen vor Gericht tätigen konnten. LaTempa war der Erste, der trotz Polizeischutz tot in seiner Zelle aufgefunden wurde. Im Juni 1946, fast genau ein Jahr nachdem Genovese wieder in New York City gelandet war, wurde Esposito auf offener Straße in New Jersey erschossen aufgefunden. Dass sowohl der Zeitpunkt als auch die Umstände beider Todesfälle höchst verdächtig waren, lag auf der Hand. Die Staatsanwaltschaft konnte jedoch zu diesem Zeitpunkt nichts tun, da die Ermittlungen zu beiden Morden noch nicht abgeschlossen waren. Vorerst stand also nur das Wort von Ruppolo gegen das von Genovese und die Gerichte waren gezwungen, seinen Fall aus Mangel an Beweisen einzustellen. Wieder einmal war Vito Genovese durch die Maschen der Justiz geschlüpft und weitgehend ungeschoren geblieben. Am 10. Juni 1946 wurde er auf freien Fuß gesetzt. Nach seinem ereignisreichen Aufenthalt im neapolitanischen Exil wurde Genovese wieder in Lucianos Familie aufgenommen. Costello war jedoch nicht bereit, Genovese so einfach nach New York zurückkehren und einmal mehr den Titel des Acting Boss übernehmen zu lassen. Verständlich, denn Costello hatte Luciano treu gedient, während Genovese in Italien das Leben genoss und mit Diktatoren und Army-Offiziellen kooperiert hatte. Willy Moretti, Costellos Unterboss, war ebenfalls nicht bereit, für den neuen Rückkehrer zurückzutreten. So wurde Genovese zum Capo, was für den ehemaligen Boss und designierten Thronfolger eine schwerwiegende Degradierung darstellte. Als Mann, der Genovese war, stieß ihm das sauer auf. Während Genovese nun auf eine neuerliche Gelegenheit wartete, drehte sich die Welt der Mafia unbeirrt weiter. Ende des Jahres 1946 wurde von Meyer Lansky, auf Weisung von Luciano, der sich bereits in dem kleinen Inselstaat etabliert hatte, ein hochrangiges Mafia-Treffen in Havanna auf Kuba einberufen. Der dort regierende Diktator Fulgencio Batista hatte Kuba zu einer Art Enklave für Mafiosi gemacht und damit auch zu einem Ort, an dem sie neben einer freundlich gesonnenen Regierung ungestört operieren konnten. Die Insel war so verlockend, dass Luciano selbst Anfang 1946 heimlich aus seiner italienischen Heimat, wohin er nach dem Zweiten Weltkrieg deportiert worden war, nach Kuba zog. Da ihm der Zutritt zu den Vereinigten Staaten verwehrt war, wollte Luciano auf diese Weise näher am Geschehen sein und die Kontrolle über seine Organisation beibehalten. Schließlich liegt Kuba nur 90 Meilen von Floridas südlichster Spitze entfernt. Bei jenem Treffen, das als Havanna-Konferenz bezeichnet wurde und das mit ziemlicher Sicherheit als Inspiration für das Havanna-Treffen in Der Pate 2 diente, das in der Verfilmung vom fiktiven jüdischen Gangster Heimann Roth einberufen wurde, dessen Charakter wiederum auf Lansky basierte, waren neben Lansky auch Luciano, Genovese, Costello und Anastasia anwesend. Verschiedene offizielle Themen standen auf der Liste. Aber Luciano selbst war mit einer anderen Sache beschäftigt. Mit dem Ehrgeiz Vito Genoveses. Luciano wusste genau, dass ein Mann wie Genovese sich nicht mit einer Degradierung auf einen solch relativ niedrigen Rang zufrieden geben würde. Außerdem hatte Genovese verschiedene andere Mafiosi gegen sich aufgebracht, indem er versucht hatte, in deren Gebiet einzudringen und damit seinen eigenen Einflussbereich auszudehnen. Da Luciano befürchtete, dass Genovese sich auf einen Krieg vorbereiten könnte, wollte er auf der Havanna-Konferenz seine Position als Oberster unter Gleichrangigen in der Mafia-Welt wiederherstellen und damit eine weitere blutige Fehde wie beim Castellammarese-Krieg vermeiden. Genovese unterhielt bereits eine Fehde mit Albert Anastasia, dem Boss der Mangano-Familie, und um zu verhindern, dass die beiden Fraktionen auf die Matratzen gehen, bestand Luciano darauf, dass die beiden Gangster ihre Differenzen an Ort und Stelle beilegen würden. Vor den mächtigsten Mafiosi der Vereinigten Staaten reichte Genovese seinem Kontrahenten Albert Anastasia also widerwillig die Hand und versprach, mit ihm zu kooperieren und die Fehde offiziell zu begraben. Hätte Genovese den Waffenstillstand ausgeschlagen und Anastasia gegenüber aggressiv gehandelt, wäre die konzentrierte Gegenreaktion der anderen sicherlich massiv ausgefallen. Genovese war also gezwungen, seinen Ehrgeiz zu zügeln, zumindest für den Moment. Die Spannungen zwischen Genovese und Luciano waren jedoch so groß wie nie zuvor. Genovese fühlte sich von Luciano benachteiligt und war der Meinung, dass ihm die Rolle des Acting-Boss der Familie vor Ort zugestanden hatte. Luciano wiederum misstraute Genovese zu diesem Zeitpunkt zutiefst. Gegen Ende der Havanna-Konferenz hatte Genovese noch ein geheimes Treffen mit Lucky abgehalten. Die Berichte darüber, was dabei tatsächlich geschah, variieren jedoch. Eine Version besagt, dass Genovese Luciano dazu gedrängt hatte, den Titel Capo di Tutti Capi wiederzubeleben und ihn selbst zu beanspruchen, damit Genovese die Familie an seiner Stelle operativ führen würde können. In anderslautenden Berichten hieß es, dass Genovese eigentlich wollte, dass Luciano sich einfach zurückziehen und Genovese offiziell als neuen, unangefochtenen Boss der Familie anerkennen würde. Überlieferungen besagten, dass Luciano Genovese ruhig, aber bestimmt zurückgewiesen habe. Wieder andere meinten, Luciano sei wütend gewesen und habe buchstäblich um sich geschlagen. Angeblich verlor Lucky die Beherrschung und schlug Genovese brutal zusammen, wobei er ihm die Rippen gebrochen haben soll. So oder so, Luciano war nicht bereit gewesen, die Zügel einem Mann zu überlassen, dem er ohnehin nicht vertraute. Genovese war nach der Konferenz in die Vereinigten Staaten zurückgekehrt und operierte weiter als Capo seiner Crew. Doch schon bald sollte die gesamte New Yorker Mafia unter Zugzwang geraten. 1950 richtete der Senat der Vereinigten Staaten einen Ausschuss ein, der das organisierte Verbrechen untersuchen sollte, insbesondere den Teil, der über die Staatsgrenzen hinausging. Während der Ära der Kommission, nicht zu verwechseln mit dem Senatsausschuss, umfasste dies einen signifikanten Teil aller Mafiageschäfte. Der demokratische Senator aus Tennessee, Estes Kefauver, führte den neuen Ausschuss an und lud mehrere prominente Gangster vor, um bei den Anhörungen auszusagen. Zu ihnen gehörten Mickey Cohn, Meyer Lansky, Frank Costello und auch dessen Unterboss Willie Moretti. Der Ausschuss hatte auch unerbittlich nach Genovese suchen lassen, um ihn ebenfalls vorladen zu können, aber Genovese war den Ermittlern durch die Maschen geschlüpft. Er wusste, dass sie hinter ihm hergewesen waren. Die Arbeit von Kefauver und dessen Ausschuss brachte viele Erfolge für die Strafverfolgungsbehörden mit sich, auf die wir in den späteren Kapiteln noch genauer eingehen werden. Für den Moment konzentrieren wir uns aber darauf, dass Willie Moretti, ein wichtiger Akteur innerhalb der Luciano-Familie, eine Aussage getätigt hatte, die zumindest aus Sicht der Kommission keineswegs zufriedenstellend gewesen sein konnte. Fast alle Gangster, die bei den Kefauver-Anhörungen hatten aussagen sollen, schwiegen und weigerten sich wiederholt, die Fragen des Ausschusses zu beantworten. Moretti war die bemerkenswerte Ausnahme geworden. Costello wirkte ebenfalls sichtlich nervös, gab aber kaum Informationen preis, die als belastend hätten angesehen werden können. Moretti schien jedoch mit den Ausschussmitgliedern zu kooperieren und reagierte vergleichsweise gesprächig, sobald ihm direkte Fragen gestellt wurden. Mehr noch, er wirkte bemerkenswert gut gelaunt, erzählte häufig Witze und nahm die ganze Sache ziemlich locker, ganz im Gegensatz zum stoischen Schweigen der meisten anderen Mafiosi. Morettis seltsames Verhalten beunruhigte die Führung der Genovese-Familie, einschließlich Vito Genovese selbst. Die Familie wusste, dass Moretti an Syphilis erkrankt war und befürchtete bereits, dass die Krankheit auf sein Gehirn übergegriffen hatte. Nachdem man also mit angesehen hatte, wie er sich bei den Kefauver-Anhörungen 1950-1951 verhalten hatte, musste etwas gegen Costellos Unterboss unternommen werden. Und zwar, bevor er noch jegliche Hemmungen verlieren und jedem alle möglichen Fragen beantworten würde. Die Moretti-Situation erforderte das Handeln der Kommission, deren oberste Entscheidungsträger unverzüglich seine Ermordung absegneten und den Auftrag erteilten. Im Herbst 1951 war Moretti mit einer Gruppe von Freunden in einem Restaurant in New Jersey zugegen. Die Identität dieser Männer ist nicht gänzlich sicher, aber wahrscheinlich handelte es sich dabei um Männer von Albert Anastasia. Die offizielle Version besagt, dass sie zu diesem Zeitpunkt die einzigen Gäste im Restaurant gewesen waren. Als die Kellnerin das Lokal verließ und die Männer allein im Gästebereich zurückließ, fielen Schüsse. Moretti wurde daraufhin erschossen an seinem Tisch aufgefunden. Morettis Körper war der einzige, denn seine Begleiter, bei denen es sich mit ziemlicher Sicherheit um die Schützen gehandelt hatten, waren geflohen, bevor das Restaurantpersonal oder die Polizei sie erkennen konnten. Ein Gangster namens John Robliotto wurde schließlich für das Verbrechen verhaftet, aber der Fall gegen ihn wurde fallen gelassen. Zwei weitere Probleme beschäftigten Genovese nun noch. Zum einen machten er und seine Frau Anna gerade eine schwere Zeit durch. Anna hatte ihren Vito jahrelang bei seinen kriminellen Geschäften unterstützt und angeblich sogar einige seiner Operationen beaufsichtigt, während er in Italien im Exil gewesen war. Dann waren da noch die regelmäßigen Reisen, die sie dorthin unternommen hatte, um ihrem Mann Geld mitzubringen. Für sie hatte sich jedoch etwas verändert. Während Genovese sie anscheinend immer noch sehr liebte, hatte Anna offenbar eine Abneigung gegen Vito entwickelt und nachdem sie sich zunächst getrennt hatten, reichte sich schließlich auch die Scheidung ein. Was folgte, war ein chaotischer Zwist zwischen den beiden, bei dem Anna öffentlich über Genoveses Privatleben und seine angeblichen außerehelichen Affären aussagte. Genovese und sein Team hatten ihre eigenen Zeugen geladen, um Annas wilde Behauptungen zu entkräften, aber der Schaden war nunmehr irreparabel angerichtet. Parallel zu den privaten Anschuldigungen zwischen den beiden wurden ebenfalls illegale Aktivitäten zur Sprache gebracht. Nach den Kefauver-Anhörungen war diese Art von zusätzlicher Aufmerksamkeit das Letzte, was die Mafia gebrauchen konnte. Diese bizarre Episode in Genoveses Leben, welche sich 1954 endlich beruhigte, hatte aber viele andere Mafiosi, die offenbar entsetzt darüber waren, dass er seine persönliche Ehekrise publik werden ließ, verärgert. Zum anderen drohte Genovese erneut die Abschiebung, einmal mehr zurück nach Italien. Im Zuge des unerbittlichen Vorgehens der Regierung gegen das organisierte Verbrechen und auch dem Umstand geschuldet, dass Mafiosi oft schwer zu überführen waren, versuchte man es mit einer neuen Strategie. Da viele prominente Mafiosi nur nachträglich eingebürgerte amerikanische Staatsbürger geworden, jedoch gebürtige Italiener waren, bestand immer noch die Möglichkeit der Abschiebung. Auf diese Weise musste die Justiz die oft mit allen Wassern gewaschenen Gangster nicht erst mühsam anklagen, vor Gericht stellen und versuchen, zuverlässige Zeugen zu finden, bevor die Killer diese wiederum ausschalten konnten, nur um dann die Anklage nach monatelanger Arbeit wieder fallen zu lassen. Wie aber wollte man es rechtfertigen, amerikanische Staatsbürger abzuschieben? Das war nur möglich, falls sie von vornherein keine rechtmäßigen Staatsbürger geworden waren. Die Regierungsagenten begannen jetzt, die Vorgeschichte und den Hintergrund einiger ihrer Top-Mafia-Zielpersonen zu durchforsten, um Beweise dafür zu finden, dass diese ihre Einbürgerungsdokumente gefälscht hatten. Da eine der ersten Aktivitäten der Mafia in den Vereinigten Staaten ausgerechnet das Fälschen von Einwanderungspapieren gewesen war, lag der Verdacht nahe, dass einige dieser Männer auch bei ihren eigenen Dokumenten nachgeholfen hatten. Genovese war nun eines der Hauptziele und tatsächlich hatte Genovese bei seinen Einbürgerungspapieren geschummelt. Er hatte in seinen Papieren behauptet, dass er nie zuvor wegen eines Verbrechens verurteilt worden war, was bekanntermaßen falsch war. Auch seine annähernd 10 früheren Verhaftungen hatte er verschwiegen. Dies war für den Entzug der Staatsbürgerschaft und die anschließende Abschiebung ausreichend. Genovese wurde schließlich im Winter 1954 vor Gericht geladen, um sich zu erklären. Das Ziel der Anklage war denkbar einfach. Man wollte beweisen, dass Genovese in seinen Einbürgerungsdokumenten vorsätzlich gelogen hatte. Da Genovese nun kaum noch behaupten konnte, dass er vor der Unterzeichnung der Papiere nie verhaftet oder angeklagt worden war, bestand seine Strategie nun stattdessen darin, das Gericht davon zu überzeugen, dass er zu dem Zeitpunkt nicht absichtlich gelogen oder gar Dokumente gefälscht hatte. Vito gab nun häufig vage und manchmal auch widersprüchliche Antworten auf die Fragen des Gerichts. Er behauptete zudem, dass die Regierungsbeamten, die einst seinen Antrag auf Staatsbürgerschaft unterstützt hatten, Genovese anscheinend nicht einmal nach kleineren Straftaten oder gar Verhaftungen gefragt hatten, sondern ausschließlich nach rechtskräftigen Verurteilungen wegen schwerer Vergehen. Aufgrund der hastig erledigten Arbeit der Regierungsbeamten, so behauptete Genovese, dass, falls seine Dokumente tatsächlich ungültig gewesen seien, dies die ausschließliche Schuld der nachlässigen Regierungsangestellten gewesen sei und keineswegs seine eigene. Natürlich hatte Vito Genovese die Regierung niemals bewusst täuschen wollen. Das Gericht zeigte sich von diesen Ausführungen wenig überzeugt. Genovese verlor in der Folge seine amerikanische Staatsbürgerschaft, obwohl er nichts unversucht gelassen hatte. Das bedeutete zwar noch nicht zwangsläufig, dass er nun abgeschoben werden würde, falls doch, dann erst nach einem langwierigen Abschiebeverfahren, aber es bot für Vito auf jeden Fall einen Grund zur Sorge. Der Mann, dem scheinbar nichts und niemand etwas hatte anhaben können, war plötzlich vielleicht verwundbarer als je zuvor. Zumindest kurzfristig gelang es Genovese aber dennoch, seine Macht und seinen Einfluss weiter auszubauen. Unterdessen hatte Costello größere Probleme als Genovese. Er hatte gar einige Zeit im Gefängnis absitzen müssen, weil er wegen Missachtung des Gerichts verurteilt worden war. Und ihm drohte, wie Genovese, der Verlust der Staatsbürgerschaft. Zudem hatte Costello einige seiner wichtigsten Verbündeten durch Tod oder Deportation verloren, allen voran seinen Unterboss Willy Moretti. Zu allem Überfluss wurde zu dieser Zeit auch noch aktiv gegen ihn wegen Steuerbetrugs ermittelt. Angesichts Costellos instabiler Lage sah Genovese seine Chance gekommen. Im Mai 1957 schickte Genovese Vincent Gigante los, einen Mann, auf den wir später noch zurückkommen werden, um Costello zu töten. Dieser schoss ihm in den Kopf, jedoch nicht präzise genug. Das Ziel überlebte mit einem Streifschuss. Nun bereiteten sich Genovese und seine Crew auf einen Krieg vor, denn sie wussten genau, dass das Attentat auf Costello massive Gegenreaktionen auslösen könnte. Costellos Reaktion fiel jedoch überraschend ruhig aus. Anstatt einen neuen Mafiakrieg zu beginnen, beschloss Costello, sich still und leise zurückzuziehen. Er übergab die Zügel an Genovese, der nun endlich der Boss der vormaligen Luciano-Familie, vormals Morello-Familie, vormals 107th Street Mob geworden war. Ungefähr zur gleichen Zeit war Genovese in einer anderen Verschwörung verwickelt gewesen. Albert Anastasia war zu dem Zeitpunkt der aktuelle Boss der Mangano-Familie und ein langjähriger Freund von Luciano und Costello. Man geht davon aus, dass Genovese nun ein Komplott gegen Anastasia geschmiedet hatte, um Costello und dessen Netzwerk weiter zu schwächen. Einer von Anastasias Männer, Carlo Gambino, war ein renommierter Gangster und Freund von Genovese gewesen. Das bot eine Gelegenheit und so war Genoveses Vorschlag an Gambino denkbar einfach. Beseitige Anastasia und werde zum neuen Boss. Die beiden einigten sich tatsächlich und im Herbst 1957 wurde Anastasia in einem Friseursalon erschossen, sodass Gambino dessen unumstrittener Nachfolger wurde. Für Genovese sah es im Jahr 1957 also ausgesprochen gut aus. Er war nun das Oberhaupt der wohl mächtigsten Mafia-Familie des Landes geworden und hatte einen engen Verbündeten, der als Boss seiner eigenen Familie mit ihm kooperierte. Es schien, als würden nun 2/5 der New Yorker Mafia-Strukturen im Gleichschritt arbeiten. Die Luciano- und die Mangano-Familie waren von 2 aufstrebenden und skrupellosen Gangstern übernommen worden, die ihre jeweiligen Familien später auch nach sich selbst benennen würden. Und Genovese selbst schickte sich nun an, einige profitable Jahre vor sich zu haben, aber obwohl seine Position als Boss mehr als ein Jahrzehnt andauern sollte, würde seine Zeit als freier Mann schon bald ablaufen. Endlich hinter Gittern. Nachdem Genovese die Kontrolle über die Luciano-Familie übernommen hatte, versuchte er, seine Macht zu festigen. Als erstes musste er seine Herrschaft öffentlich gegenüber den anderen Familien verkünden, genau wie Luciano es Jahre zuvor in Havanna getan hatte. Zu diesem Zweck berief Genovese nun ebenso ein Treffen der landesweiten Mafiabosse ein. Joe Barbara, führender Kopf in Pennsylvania, wurde mit den Vorbereitungen dafür betraut. Das Treffen fand im November 1957 in Barbaras Landhaus in Appalachian, New York statt. Es standen mehrere dringende Angelegenheiten auf der Tagesordnung, die offiziell besprochen werden mussten, aber Genoveses eigentliches Motiv war klar. Zum Unglück für Genovese hatte eben jenes Treffen in Appalachian seinen Einfluss innerhalb der italoamerikanischen Mafia keineswegs gestärkt, sondern sein Ansehen eher geschädigt. Barbara hatte im Vorfeld einiges dafür getan, um zu verhindern, dass Informationen über das Treffen an die Strafverfolgungsbehörden durchsickern würden. Das war weitgehend erfolgreich verlaufen, aber es wurde ein fataler Fehler gemacht. Einer der Schecks, mit denen ein Motelzimmer für einen der zahlreichen Gangster, die nach New York geflogen waren, bezahlt wurde, hatte sich als ungültig entpuppt. Die Besitzer riefen also die Polizei, die so zufällig herausfand, dass der bekannte Mafioso Barbara eine ganze Reihe von Zimmern für ungenannte Männer reserviert hatte. Den Moteleigentümern hatte man erzählt, dass die Gäste zu einem Kongress einfliegen würden. Die Polizei wurde jedoch misstrauisch, nachdem sie den vermeintlichen Veranstaltungsort inspizierte und kaum Hinweise auf eine solche Veranstaltung hatte ausmachen können. Also beschloss die Polizei, stattdessen Barbaras Haus zu überprüfen und stieß dabei auf ein Geheimtreffen der mächtigsten Unterweltgrößen Nordamerikas. Überraschenderweise waren daraus keinerlei Verhaftungen resultiert, nachdem die Polizei das Treffen aufgelöst und mehrere der flüchtenden Gangster gefasst hatte. Fast keiner von ihnen hatte Waffen mitgebracht und die, die es getan hatten, besaßen eine Genehmigung dafür. Auch lag gegen keinen der Männer ein Haftbefehl vor und alle hatten eine gute Geschichte parat. Sie hatten angegeben, einen Krankenbesuch für ihren kranken Freund Barbara organisiert zu haben. Die Polizei ließ daraufhin alle Männer frei. Aber die Anführer der Familien waren über dieses Ereignis alles andere als glücklich. Sie befürchteten nun, dass eine weitere Bloßstellung der Mafia im landesweiten Rampenlicht noch mehr unerwünschte Aufmerksamkeit der Strafverfolgungsbehörden auf sich ziehen würde. Sie waren zu Recht wütend auf Genovese gewesen, denn der Vorfall in Appalachian sorgte für eine wahre Flut von Schlagzeilen und ebnete den Weg für weitere Ermittlungen. Für Genovese wurde es nun schnell kritischer. Im Jahr 1958 wurde er wegen Drogenhandels verhaftet. Zu dieser Zeit verfolgten die Strafverfolgungsbehörden aggressiv den Drogenhandel im ganzen Land. Außerdem hatten sowohl die Kiefer-Anhörungen als auch die schmutzige Wäsche im Ehestreit von Vito und Anna darauf hingedeutet, dass die Mafia, insbesondere Genovese, in den Drogenhandel verwickelt gewesen waren. Irgendwann vor Vitos Verhaftung waren er und einige seiner Männer in ein Drogengeschäft verwickelt, von dem die Behörden entweder vorab Wind bekommen oder es kurz darauf herausgefunden hatten. Angeblich war es Carlo Gambino gewesen, der das Komplott zusammen mit Tommy Lucchese als Partner geplant gehabt hatte. Gambino soll seine Freundschaft mit Genovese ausgenutzt haben, um den neapolitanischen Don endgültig zu beseitigen. Diese mögliche Verschwörung wurde heftig diskutiert und falls sie der Wahrheit entsprochen hatte, dann hatten Gambino und Co. sie aus zwei Gründen durchgezogen. Gambino wollte in Genoveses Revier eindringen und nicht wenige waren damals der Meinung gewesen, dass Genovese für seine Rolle im Appalachian-Vorfall bestraft werden sollte. Wie dem auch sei, Genovese wurde schließlich aufgrund einer hieb- und stichfesten Anklage verurteilt und erhielt 1959 eine 15-jährige Haftstrafe. Es gibt jedoch so einige unbeantwortete Fragen zu Genoveses Verurteilung. Vor allem die Tatsache, dass die Staatsanwaltschaft behauptete, der Boss sei persönlich in den Drogendeal verwickelt gewesen, überrascht, denn dies erschien reichlich unglaubwürdig. Mafiabosse geben sich üblicherweise große Mühe, nicht mit den derartigen Verbrechen direkt in Verbindung zu kommen. Auch gibt es keinen plausiblen Grund dafür, warum der Prozess gegen ihn so simpel hätte verlaufen sollen, wie er es getan hatte. Falls es stimmt, dass es eine derartige Verschwörung gegeben hatte, kann man davon ausgehen, dass die Zeugenaussagen gekauft gewesen waren. All das war für Genovese jetzt aber bedeutungslos. Denn er hockte nun im Gefängnis, wo er bis zu seinem Tod im Jahr 1969 bleiben sollte.